Als Anmelder und Versammlungsleiter begrüße ich euch auch wieder zur heutigen Nachttanzdemo. Es ist die vierte, die wir hier in Mainz veranstalten. Nach den letzten beiden Jahren und im Jahr, zwei Jahren davor, wollen wir auch heute unsere Forderung nach einer Stadt auf die Straße tragen, nach einer Stadt, die wir gemeinsam gestalten können, nach einer Stadt, die allen zur Verfügung steht, die für alle da ist und nicht nur einigen wenigen und nicht von oben vorgegeben. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Aus Erfahrung der letzten Jahre wissen wir, es werden noch eine ganze Menge mehr, je länger der Weg und je dunkler es wird und je besser die Musik wird, schließen sich sicher noch viele Leute an und da sind wir froh drüber. Ja, und wie ihr sicher mitbekommen habt über die Presse, über die Allgemeine Zeitung oder so. Glaube ich, ein ganz guter Platz. Wir müssen uns das auch merken für die künftigen Redebeiträge. Es haben sich nämlich noch einige angekündigt. Jeweils ein paar kurze. Ist da ein technischer Tontechniker? Freie Rede. Wenn ich es aufnehme, reicht es auch.